Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Kommentar zum 14. Kinofilm der Serie Detektiv Conan. Neben mir dabei ist heute auch Christian. Hallo. Und Marcel. Hallo. Ja, und wir werden jetzt heute einmal gemeinsam mit euch den 14. Film gucken, wenn ihr den schon habt. Und dann nebenbei einmal ein paar Kommentare dazu abgeben, wie wir denn einige Szenen finden und was wir darüber denken. Und wenn ihr den Film dann habt, dann könnt ihr den zeitgleich mit unserem Kommentar starten und dann hört ihr parallel zu dem Film dann immer unsere Kommentare. Wir werden dann gleich auch einen Countdown abzählen, sodass ihr dann zeitgleich auch die Möglichkeit habt, den Film zu starten und dann nicht unsere Kommentare zeitversetzt hört. Ja, nochmal kurz vorweg, ich habe den Film bis jetzt zweimal gesehen und habe ihn auch direkt am Release-Datum schon bekommen. Finde den Film eigentlich nicht schlecht, obwohl ich eigentlich kein Fan der Kinofilme bin. Trotzdem muss ich sagen, dass der Film nicht mein Lieblingsfilm ist, aber er ist doch recht schön anzusehen. Also ich habe den Film bisher auch zweimal gesehen, beide Male auf Deutsch und finde ihn auf jeden Fall besser als die letzten Filme. Also für mich wäre es wahrscheinlich der Favorit seit dem sechsten Film, der beste Film für mich. Und ich fand den Anfang ein bisschen, naja, langweilig fast. Und das Ende auch ein bisschen misslungen, aber den Mittelteil fand ich sehr solide und von daher hat mir der Film insgesamt eigentlich auch ganz gut gefallen. Ja, ich habe den Film bis jetzt dreimal angeschaut. Einmal mit englischen Untertiteln, also es war letzten November oder so. Dann mit deutschen Untertiteln, das war Dezember. Und jetzt, als ich die deutsche DVD bekommen habe, die habe ich auch seit Release, habe ich mir dann auch nochmal angeschaut. Auf jeden Fall, ich finde den Film ganz gut. Die Stimmen sind wie gelungen und ja. Also wir sind jetzt alle im Hauptmenü und dann werden wir jetzt nach meinem Countdown auf Filmstart klicken. Also wir haben alle deutsche Sprache ausgewählt, ohne deutsche Untertitel, die hier auch gar nicht hinzuschaltbar sind. Also wir starten den Film in 3, 2, 1. Gleich schon mal ein mysteriöser Anfang hier, ohne viel Text. Aber bombastisch. Finde ich schon mal voll spannend. Also die meisten Filme beginnen ja eher ruhig. Hier geht's ja gleich so wirklich sehr mysteriös los, finde ich schon mal gut. In dem Film hat ja übrigens Odagiri auch wieder einen Auftritt, der eigentlich nur im, ich glaube im vierten Film hat er seinen einzigen bisherigen Auftritt gehabt. Finde ich sehr toll, dass man wieder auftaucht. Ja, stimmt, genau, im vierten war der, war ja auch so ein Anime-Original sozusagen für die Filme sogar. Hat er noch gleich wieder alles durchdacht, wie man die Situation angehen muss? Und das jetzt so überall synchron die Telefonate genau eingehen. Warum haben die da eigentlich nicht die schwarze Organisation genommen? Zu denen hätte es doch auch gepasst. Aber die wären ja Ja, nicht ich so meine. unvorsichtig vorgegangen und hätten da eins auf dem Parkplatz liegen lassen und was ich was. Ja, ich meine, das war auch erst im letzten Film und dann ist es doch mal auch was ganz anderes, mal eine andere Organisation da einzubringen. Noch bevor Conan auftaucht, ist Heiji zu sehen. Unglaublich. Als müsste Conan jedes Mal die Welt retten. Wie das überhaupt eine Doppelseite ist, der hat wohl genug Geld. Da war das erste Scheiß. Aber finde ich gut inszeniert, wie er sich da aufregt. Ja, und das jetzt diese Magic Fire, auf die die ansprechen. Das verlorene Schiff im Himmel. Ja, ist ja schön, dass der Titel diesmal auf Deutsch eingeblendet wird, weil in den bisherigen Filmen war er immer auf Englisch und sogar mit Ja. Animation. Obwohl man da vielleicht auch wie bei One Piece die Kapsel in den Namen einbauen könnte, zum Beispiel beim Himmel in das I oder so. Aber das wäre nur eine Erweiterung. Jetzt die gleiche Einleitung wie immer. Ja, der Sprung zu der Szene ist mir irgendwie mal ein bisschen zu plötzlich, also es wirkt zu abgehackt. Obwohl das hier aus der Einleitung schon noch wichtig für den Fall ist. Das finde Richtig, ich überraschend. das gab's auch noch nicht, dass so eine Szene aus der Einleitung später noch wichtig wird. Aber das ist sozusagen zur Handlung mitgehört. Finde ich schade hier, dass die Gründe nicht genannt werden, warum er sich mit Kit messen will. Aber ich meine, man kann auch nicht alles erwähnen in der Einleitung. Ja, das ist dann wahrscheinlich doch die Spielzeit zu knapp. Obwohl ich es hier noch erwähnenswert finden würde, dass man sagt, dass Kaito Kid Conans Identität kennt. Das ist, glaube ich, nicht ganz unerheblich für diesen Film. Ja, stimmt. Und was ich jetzt hier auch bedauerlich finde am Anfang, ist ein bisschen verschenktes Potenzial. Aber dass sie gleich auf diesem Luftschiff drauf sind und nicht erst irgendwie einsteigen oder so und das von draußen bewundern oder das mal zeigen. Obwohl die dann auch ihre Zimmer hätten einrichten müssen und so weiter. Also finde ich schon gut, dass es dann ja auch gleich wieder weitergeht. So spannend, wie es ja am Anfang auch schon war. Und Ei hat hier auch schöne braune Haare, also nicht wie im Anime dieses komische Rot oder so. Also die Haarfarbe, die sie hier in den Filmen hat, finde ich immer besser. Ah, der dumme Wortwitz. Mit Genta. Oder Silbenwitz. Ja, stimmt, steht auch im Booklet, dass er seine Leseschwäche hat. Beim ersten Film kam das ja schon zur Geltung und beim zweiten, glaube ich, oder so. Könnte man ja praktisch sagen, dass meine Japanischkenntnisse so gut wie Genta sind. Die Perspektive finde ich toll. Sonoko ist echt peinlich manchmal. Dass sie Hirokichi, also Jirokichi, den Onkel da mal so komisch aussprechen. Ich finde auch hier, dass die Charaktere ein bisschen schnell eingeführt werden. Man kommt da, glaube ich, beim ersten Mal angucken gar nicht so mit, wer denn wer ist. Also ich habe da reichlich Probleme gehabt. Naja, ging ein bisschen schnell, aber was mich ja immer so ein bisschen wundert, dass Kogoro so schlecht gelaunt scheint irgendwie. Ach so, liegt wahrscheinlich an seiner Höhenangst. Ist hier eigentlich der Luftspaziergang aus dem Manga gemeint oder eine aus dem Film? Nee, das war, glaube ich, Episode 356 oder so, da war das mal. Also ist ein Manga-Fall gewesen. Da, wo er mit dem Helikopter unter dem Helikopter war, oder wie, welcher war das? Bin ich da richtig? Genau. Ja, ich glaube, der war's, genau. Ach, der Hund. Hätten wir, glaube ich, auch alle Lupin ausgesprochen. Und hier Lupin, Französisch. Wie Genta schon wieder guckt. Ich glaube, der hat Hunger. Das ist auch ein toller Spruch gewesen. Gleich mal Panik verbreiten. Das ist übrigens auch eine gute Einstellung mit den vier Wachmännern dahinter. Mal diese kommentarlosen Bodyguards, also die nie was sagen und so immer nur doof rumstehen. Hier kann man sich als Fan auch schon fragen, warum die so eine eigentlich unwichtige Szene jetzt zeigen. Ja, hat ja alles was zu bedeuten im Ende. Als Conan-Fan muss man eh aufpassen. Jeder Charakter, der irgendwie ins Bild springt und fremd ist, könnte schon ein Verdächtiger sein oder ein Mörder sein. Oh. Und hiermit wurde auch die Polizei aus Tokio in den Film eingebunden, wie in jeden Film. Ja, irgendwie, aber ja, Hauptsache, sie sind dabei. Diesmal sogar besser als in Film 8, wo die so eine ganz nebensächliche Rolle gespielt haben. Was haben die eigentlich für eine Plakette an ihrer Brust? Das würde mich mehr interessieren. Ich kann es gar nicht lesen. Das, vielleicht soll es Metropolitan Police oder irgendwie sowas heißen. Keine Ahnung. Also Namensschilder sind es wahrscheinlich nicht. Also sieht nicht danach aus. Also. Wäre ja auch unnötig. Ich glaube, da steht MPD drauf. Also Metropolitan Police Department. Wahrscheinlich ist es das einfach so eine Kennzeichnung. Oh, kann natürlich sein. Das Luftschiff mal von außen. Jetzt gibt es hier schon die erste interessante Szene auf dem Luftschiff. Ja, und solche Rückblenden gibt's auch immer öfter jetzt in Filmen. Also am 11. war ja so ein und im 12. auch. Oh ja, Haibacher jetzt. Finde ich übrigens gut mit der Musik, wie die das dann plötzlich abgebrochen haben. Ja, Passt genau, das perfekt. finde ich auch sehr gelungen. Also, es war schon gut gemacht hier. Haben die ja später nochmal gemacht. Werde ich auch nochmal darauf hinweisen. Merkt man auch eigentlich. Ein Schatz. Genta. Erinnert mich an den 11. Film. Und jetzt Ei schon wieder oberschlau. Naja. Man merkt aber gleich, warum sie es gesagt hat. Ich vermisse den schwarzen Mann. Ach so, Der der taucht. immer der Verdächtige ist. Also dieser Ja. Täter. Der taucht, glaube ich, gar nicht auf in dem Film, oder? Ich glaube nicht, nee. Der verbreitet normalerweise immer die meiste Spannung. Jetzt geht's los. Achtung, Kokoro. So, das zweite Mal scheiße, mal mitzählen. Finde ich übrigens interessant, was er da für Fakten alles nennt. Also, Haben schon ein bisschen recherchiert, die den Film gemacht haben. Die haben ja auch zur Werbung so ein Luftschiff denn steigen lassen, so ein echtes irgendwie, ich glaube sogar mit Conan drauf in Japan. davon habe ich auch gehört. Und die haben ja auch ganz andere komische Werbemaßnahmen getroffen. Ja, zum 13. Film haben sie mal den Tokyo Tower in die Luft gesprengt. Nee, natürlich nicht. Und Ei guckt schon wieder sehr lustig. Oh ja, Nakamori. Nakamuris Stimme finde ich übrigens gar nicht so schlecht, wie sie immer bewertet wird. Ich finde die eigentlich recht passend. Ja, ich finde die auch in Ordnung. Vielleicht nicht perfekt, aber eigentlich ganz okay. Die Lady Sky wurde ja in Japan übrigens auch verkauft. Als Werbematerial so praktisch. Einfacher Glaskasten. Ja. Genta und Kogoro, zwei Experten am Werk. Oh Mann, ja. Und die Sicherheitsmaßnahmen sind ja auch irgendwie ähnlich albern wie da bei diesem Fall mit dem stärksten Safe. Da kam ja auch irgendwie so ein Messer einfach so rausgeflogen oder so. Sicherheitsmaßnahme Nummer 2. Conne findet natürlich gleich raus, wie das funktioniert. Ist natürlich klar. Ja. Ja, und da spielen die noch mal auf die erste Szene an mit den Terroristen. Und noch so eine alberne Sicherheitsmaßnahme, ja. Wäre auch zu schade. Konn natürlich gleich wieder nachdenklich. Aber dass er darauf kommt, Ja, wundert mich auch. Ich meine, hätte ja auch umgekehrt sein können. Also in alle vier Richtungen mit den Zahlen. Vielleicht hat er geschmummelt vorhin, also abgeguckt auf der Tastatur. Auch eine wichtige Szene. Wie eigentlich jede Szene hier im Film. Ist da eigentlich ein Ozean oder ein See? Ja, wenn ich die genaue Flugroute wüsste. Keine Ahnung. Aber die Animation, also diese 3D-Animation, wie eben draußen bei dem Luftschiff, sehen jetzt schon ein bisschen besser aus. Also früher fand ich die immer ein bisschen sehr künstlich, so ab dem siebten Film. Aber jetzt finde ich die schon wieder ganz gut. Das finde ich auch ein bisschen übertrieben, wie denn Ayumi hier sich darstellt. Wie sie fällt, oder was meintest du? Ja, dieses mache ich nicht mehr. Das ist doch irgendwie ein bisschen, sagt doch kein normales Kind. Ja, stimmt, da hast recht. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Und bedankt sich gar nicht. Oh Mann. Achtung, zwei Pflaster. Ja. Solche Details fallen natürlich beim ersten Mal schauen gar nicht auf. Und sogar Makoto findet hier Erwähnung in dem Film. Da weiß man gleich schon, wer das sein wird. Aber Kit wirkt hier immer so ein bisschen sehr nervös, finde ich. Also sonst spielt er seine Rolle eigentlich immer sehr überzeugend. Ja, ist ja Stimmt, dies so dumm würde der sich nie anstellen. ist ja auch eher ein lustigerer Film, würde ich sagen. Nicht so ernst. Ja. Hier übrigens das Pflaster. Vor allem, woran das zuerst peinlich war und jetzt spricht sie ihn auch darauf an, was dann darauf steht. Also. Der Schlag ins Gesicht, dem sah auch nett aus. Auch lustige Szenen mal wieder. Ich bin immer noch erstaunt, wie er das mit der Stimme macht und mit seiner Maske. Also freue ich mich schon darauf, wenn Aoyama das auflösen wird, wenn es überhaupt auflösen wird. Du meinst jetzt, dass Kit seine Stimme beliebig verstellen kann, wie er das Ja, macht? das ist ja irgendwie komisch. Tja, also entweder ist er wirklich ein Meister da drin, oder er hat irgendeine technische Erfindung, die man nie sieht, aber glaube ich ehrlich gesagt nicht, also. Und hier auch die Maske, also. Naja, gut, er hat ja ein sehr ähnliches Gesicht zu Shinichi und allgemein kann man sich ja, denke ich, auch beim Anime und Manga ein paar Freiheiten erlauben. Also ein Gifte schrumpft gibt's ja auch nicht. Jetzt weiß man auch gleich, wer das mit angehört hat. Ja, und Nakamori und Co. sind natürlich immer noch nicht angekommen. Die laufen da die ganze Zeit. Fällt mir gerade so auf. Glaube, seine Worte haben jetzt auch gar keinen Sinn. Er erzählt, glaube ich, nur irgendwas. Ich habe es noch nicht, immer noch nicht verstanden, was er da sagt. Er muss notgedrungen irgendeinen Kid spielen. Hä? Und hier ist der Zeichenstil wieder so ein bisschen komisch im Gesicht und bei den Augen. Mit den großen Augen vor allem. Was war, glaube ich, wo war das? Am Ende vom 12. Film war es irgendwie auch so ähnlich gezeichnet. Spekulationen von Ran. Oder irgendwelche Bakterien. Tja. Menschen sind stärker als Bakterien, das hast du doch gelernt jetzt in dem Film. Ja, das haben wir gehört. Was sagt er da eigentlich? Hat das jemand verstanden? Thai? Ich glaube Time, also Timeout. Ach so, dann macht das Sinn. Ah. Aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Wieder solche eigentlich irrelevanten Szenen, die aber doch wieder gezeigt werden. Naja, das ja im Raucherzimmer war es ja schon wichtig, nicht? Da liegt ja dieses Döschen. Das erfährt man ja dann aber erst später. Es wurde doch gezeigt, dass es da unter dem Sofa liegt vorhin. Ja, aber muss ja nicht zwangsläufig heißen, dass Bakterien da im Zimmer sind. Naja, man hat ja gesehen, dass die eine Kellnerin da schon eine Schwellung an der Hand hätte. Stimmt auch wieder. Kokoro ist wohl in seinem Element wieder. Jetzt ist die Höhenangst dahin. Ja, ein bisschen Alkohol und Bier und dann ist gut. Was ich ja beim ersten Mal gucken dachte, dass in diesem Kuchen irgendwie so ein Gegengift oder so ist. Weil das war ja auch so was ganz Albernes in der sechsten Folge im Anime irgendwie, dass der Kuchen da so ein Gegengift war. Sonokos Blicke hier. Und teilbarer immer mit ihrer Mimik. Ich dachte eigentlich, dass jetzt hier das Rätsel kommt. Aber das ist dann doch nicht gekommen. Na stimmt, denkt man immer so in der ersten Hälfte des Films und wenn der Professor da noch im Bild ist mit den Detective Boys. Oh, wie kalt du da grinst, also. Und ran jetzt wieder. Wieder so eine lustige Szene. Ja, die Filme sind allgemein ja immer eher auf Action und so Witz aus, als auf wirkliche Fälle. Also selten der Fall, dass die Fälle da sehr raffiniert sind. Und Nakamura jetzt auch hier esst schneller. Als wenn das noch was bringen würde. Dann müssen wir nachher alle auf Toilette. Fällt einem natürlich gleich hier die Verbindung auf mit der Tröpfcheninfektion. Ja. Und Connor natürlich nicht. Naja, er weiß ja auch nicht, dass die schon damit infiziert ist. Lupin. Warum auch immer er das jetzt sagt, dass er nicht gleich die Wahrheit preisgibt. Bringt er eigentlich die Atemmaske was? Ich glaube wenig, oder? Wenn die Bakterien da sind? Ich denke schon, dass es was bringt, weil du atmest die ja nicht ein und an die Hände kriegst du auch nicht wegen die Handschuhe, also finde ich, glaube ich schon. Ja, wahrscheinlich. Die Atemwege sind wahrscheinlich sehr anfällig dagegen. Megure diesmal ganz scharfsinnig hier. Das hätte ich, glaube ich, eher von Shiratori gehört, dass er das rausfindet. Weniger von Megure. Na, ich meine, er muss ja auch irgendwie Kommissar geworden sein. Also ganz doof ist er natürlich nicht. Stimmt auch wieder. Obwohl in der Serie ja teilweise doch recht dumm dargestellt wird. Ja, das stimmt. Ja, irgendwie muss ja mal Conan so ins Rampenlicht und so kommen. Und die anderen Polizisten müssen natürlich auch ihre gewisse Rolle bekommen dann. Wie so ein Monster, ey. Oder so ein Zombie. Erinnert mich an eine schlechte Filler-Folge. Naja, gut, aber da kommen die ja nicht auf so eine verrückten Ideen, also irgendwelche Viren und so. Insofern ist es schon eigentlich ganz gut hier gemacht. Zum Glück hat Conan hier nicht seinen Narkosechronometer benutzt. Das ist nämlich später noch wichtig. Naja, den spart er sich immer zum Schluss auf. Hat aber schon noch extra deswegen lange gewartet. Oder beziehungsweise die Filmproduzenten. Ja. Und das Agas hatte ich da auch nicht mal irgendwie eine zweite Ladung oder so reinmachen kann. Stimmt, gab ja in letzter Zeit auch relativ wenig Neuerungen bei Conans Hilfsmitteln. Ja, stimmt. Mich wundert vor allem auch, dass hier weniger, ich glaube so 20 Leute in einem Luftschiff sind, das größer ist als die Hindenburg. Also, das muss ja gigantisch dann da sein. Ja, aber ich glaube, der Großteil ist da, wie man gesehen hat, eben Luft, also wie so ein Luftschiff eben schon der Name vermuten lässt. Weil das muss ja irgendwie fliegen, also. Und da kann man ja, glaube ich, auch nicht gehen, bis auf diese Plattformen, die da durchgehen. Die man jetzt hier sieht. Conan weiß natürlich gleich wieder, wo die Detective Boys hin sind. Komm, mach mit. Das gefällt mir. Oh, stimmt, ein netter Spruch. Da haben wir unseren Täter. Naja, so schwarz ist er nicht, also. Ich will schon einen richtigen schwarzen Mann. Nein. Naja, bisschen grünlich oder wie er aussieht. Na, vielleicht ist es ja der schwarze Mann nur, dass er diesmal eben Sachen drüber anhat. Der tötet die meisten Leute in Conan. Na, stimmt, der ist einmal der wahre Täter. Aber er schafft es immer, dass die anderen dann verhaftet werden. Collins Erzfeinde sind ja auch die Männer in Schwarz, jetzt wisst ihr's. Ja. Ah ja, und welcher Film kommt ohne Helikopter aus? Also welcher Conan-Film? Immer Helikopter diese und. 3D-Effekte, ey, ich mag die eigentlich nicht. Ja, meinte ich auch vorhin, die sind jetzt ein bisschen besser. Also der Helikopter sah nicht ganz so abgehackt aus, als er geflogen ist. Das war schon mal schlimmer. Aber in jedem Film kommen irgendwie, also in fast jedem Conan-Film kommen Helikopter und Bomben vor. Hier auch. Da haben wir die Bomben. Ja, So war ja. professionell bewaffnete Leute gibt es selten in Conan, muss ich sagen. Also, das fand ich komisch. Das ist irgendwie total untypisch. Aber ich finde es eigentlich eine sehr schöne Idee, mal so eine Verbrecherorganisation abseits der schwarzen Organisation einzuführen, auch wenn es jetzt nur für den Film ist. Dass sie Conan und die Detective Boys gerade eben gar nicht gemerkt haben, kam mir schon ein bisschen komisch vor. Ja, stimmt, die sind ja da hochgeklettert und gleich im nächsten Bild kamen die ja rein, da ins Bild. Dass er seine Maske abzieht, sagt eigentlich schon, dass der es ja alle umbringen will. Also finde ich jetzt zumindest. Also alle, die an Bord sind, alle Zivilisten. Und dass er sich ziemlich sicher ist, was er da macht, dass er weiß, dass ihn hier keiner beobachten könnte. Wobei ich bei Connens Brille aber ein bisschen neidisch bin mit seiner Zoom-Funktion. Die hätte ich auch gern. Also Auch ich mit. frage mich da ja immer, wie er alles erkennen kann mit den ganzen unnützen Zahlen und so, die da so drin stehen. Und das so direkt vom Auge alles. Also muss man ja schon super Augen haben. Die sind ja nur für den Film gemacht, glaube ich. Ja, stimmt. Also in Wirklichkeit ist seine Brille ja irgendwie anders mit so einem Kompass und so. Vor allem, wie da erstmal einer reinläuft und keine Bewegung sagt. Wie schnell haben die eigentlich gelegt? Das ist ja unglaublich. Hier sieht man auch gleich schon das professionelle Vorgehen der Organisation. Also der roten Siamskatze, nicht der Organisation. Ja, und wie die sich melden, ne? Katze A, Katze B und so. Eigentlich ganz gute Codenamen. Wenn sie sich beim echten Namen gemeldet hätten, wäre es ja auch ein bisschen, ja. Naja, klar. Es wäre nicht so gut. Wobei sich der eine ja eben auch schon mit Gesicht gezeigt hat. Von daher ist es ja für ihn egal. Ach nee, die haben jetzt alle ihre Masken ab. Ups. Naja, haben wir ja die Kamera zerstört, also keine Gefahr. Eigentlich wäre da nicht Conan und Genta und Ayumi Mitsuhiko. Und Kaito geht's. Ich Und würde wie mein Ei Handy dann nicht wieder auf. hergeben. Wie Ei wieder auf Kinder spielt. Ist ja kein Handy, aber so ein Detektivabzeichen. Wie er sich so plötzlich erinnert, das ist voll komisch. Wahrscheinlich wusste er es vorher schon und hat dann einfach nur gehofft, dass sie nicht auftauchen. Bumm. Wundert mich ein bisschen, dass die Flüssigkeit oder was da drin ist, grün ist. Wahrscheinlich so biologische Andeutung. Ich meine, in echt wären die, glaube ich, nicht grün, oder? So Killerbakterien. Ja, und vor allem so ein Giftgrün, ne? So voll das Klischee, ne? Es muss total giftig sein, das Zeug. Vor allem auch Killerbakterien und dann die Infizierten. mit ihren kleinen Ausschlägen. Ach, und Genta hier, dumm wie immer. Mehr braucht man da gar nicht sagen. Wie Conan sich hier als Anführer auftut, obwohl Genta das hier eigentlich ist, gibt's gar nicht. Stimmt, der war ja auch beim 13. Film da auf der DVD, auf dem DVD-Rücken drauf, Genta. Stimmt, ist dann eigentlich der einzige Charakter, der bisher zweimal auf dem Rücken aufgetaucht ist. Oder irre ich da? Ich glaube, du hast recht, ja. Die Sammlung ist jetzt gerade ein bisschen weit weg, aber ich glaube, Conan ist auch auf dem 12. drauf und auf dem 1. Und Kaido Kid auch auf dem 8. und 14. jetzt. Naja. Okay, dann sind doch einige doppelt. Aber warum denn Genta? Tja, Genta und die Organisation, steckt da vielleicht mehr dahinter? Hier fällt man natürlich gleich auf, Bomben und Bakterien. Da kann irgendwas nicht stimmen. Ja, und die Bomben ja waren auch so schön einfach zu entschärfen, einfach zack. Nicht so irgendwie wie im Tokyo Tower in diesem einen Fall da, wo Conan da im Fahrstuhl festsaß. Wie einfach zack. Oder in Film 1, wo es ja die ganzen komischen Kombinationen da gab. Ja, genau. Aber die Reihenfolge. Haben die wahrscheinlich nicht damit gerechnet, da denen entkommt und dann die Bomben ein. Wäre ja trotzdem sicherer gewesen, sie ein bisschen komplizierter zu machen. Naja. Fehlt nur noch eine, hier merkt man gleich schon wieder. Spitzt sich alles wieder bis zur letzten Bombe zu. Hier dürften die Absichten wohl auch klar sein. Wo auch immer der zweite jetzt auf einmal herkommt. Also, ist er im anderen Fahrstuhl gefahren oder waren da gerade eben beide im Fahrstuhl drin? Ich habe jetzt gar nicht so genau auf den Fahrstuhl geachtet, muss ich zugeben. Seine Laute finde ich gut. Die Stimme ist auch super gewählt, muss ich sagen. Ja, die gefällt mir auch sehr gut. Wundert mich ein bisschen, dass hier Nakamori und Ran synchron arbeiten. Hätte ich eigentlich nicht gedacht. Ja, ein interessantes Team hatte ich auch nicht mitgerechnet. Hätte ich eher gedacht, dass Shirokshi hier das machen würde, weil er Angst um sein Juwel hat, aber. Wahrscheinlich ist er nicht so bewandert in den Kampfkünsten und dann noch in seinem Alter. Ich weiß ja nicht. Stimmt auch wieder. Und Nakamori ist ja auch ziemlich hinter dem Juwel her, dass er da bleibt. Es ist eigentlich Juwel. Lady Sky auf jeden Fall. Wahrscheinlich, ja. Ich kenne mich da aber nicht so genau aus, muss ich zugeben. Hat der Conor eigentlich seinen Stimmverzerrer gar nicht dabei? Oder ich glaube, der hat ja ganz andere Kleidung an. Wahrscheinlich, dann ist er einfach nicht dabei, der Verzerrer. Aber wird doch später noch benutzt, oder irre ich da? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Ich will es dir nichts verraten, aber ich weise ja nochmal darauf hin und guck dir mal, was er dann anhat. Ihr böser Blick, ey. Boah, eiskalt. Ja, und über die Szene haben sich bestimmt auch sehr viele aufgeregt, dass Ida geschlagen wird. Hätte ich auch nicht mit eingebaut. Na, das war ja, glaube ich, in fast allen Trailern drin und so, dass sich da schön alle aufregen. Ja, für die Werbung ist es sicherlich gut. Ist ja generell bei der Werbung zu dem Film immer so, dass sie immer die spannendsten Szenen rausnehmen, sodass dann gleich beim Film eigentlich gar nichts mehr übrig ist. Aber so ist das eben. Ja. Wäre lustig gewesen, wenn Conny hier gesagt hätte, wir waren das alle zusammen. Ach ja. Dann wären wir die ganzen Detective Boys los. Die Szene hier ist auch immer sehr schön anzusehen. Das Luftschwimmen. Und wie Ran dann auch noch sagt, Shinichi, und Sonoko bemerkt das auch noch. Aber später weiß ich trotzdem wieder von nichts. Hier natürlich, ja, Luftschwimmen. Finde ich ein bisschen komisch, wie Kaido Kid dann noch an Conan rankommt, aber ist wohl für den weiteren Verlauf des Films wichtig. Nehme ich mal an. Schönes Bild übrigens hier oben, wie die sich alle freuen. Ist das bei uns im Wiki schon zu finden? Ist mir gleich aufgefallen. Ja, wer zuletzt lacht. Hatte der eigentlich mal einen Motor, seinen Hängegleiter? Nö. Wohin auch sonst? Nun kann man gleich noch die Polizei von Osaka einbinden, mal wieder. Und Teiji hat ja dadurch auch seine Berechtigung. Typisches Wahrzeichen. Das könnte er übrigens auch mal anbieten, dass er von Kaido Kid klauen lassen könnte. Das Wahrzeichen. Mal sehen, wie Kaido Kid das machen würde. Wir springen nach Osaka. Natürlich darf Kasua nicht fehlen in dem Film, ist ja klar. Wenn es schon um Osaka geht, dann wenigstens beide. Naja, die sind ja, glaube ich, in jedem Film fast immer zusammen. Und die Einführung des Kleinen da hat mich auch immer ein bisschen gewundert. Also, na gut, er wird noch ein bisschen wichtig, aber ich fand es fast ein bisschen überflüssig. Ja, und ich habe jetzt die Magic Fire nicht gesehen, aber ich glaube, der wird da auch noch eine wichtige Rolle spielen, nehme ich mal an. Ist jetzt bei mir auch wieder ein Jahr her, dass ich die geguckt habe. Kommt der davor nochmal? Ich habe sie gar nicht gesehen, aber ich könnte mir vorstellen, weil Heiji ihm ja noch Conan vorstellen wollte. Also. Und hier mal wieder die Verbindung mit Heiji und Kazuha. Wie wir alle abstreiten, zusammen zu sein. Typisch Detektiv Conan, muss man da sagen. Ja. Und allgemein auch immer diese Jugendfreundin und Freund. Das Motiv gibt es ja ganz oft auch bei Shiratori und so. Außer bei Sonoko. Oh, stimmt, ist eine Ausnahme. Es sei denn, sie kriegt Kit. Was ich aber nicht glaube. Na gut, Kit hat ja Aoko aus seiner eigenen Serie. Also insofern ist es ja geklärt. Ach ja, Kaito Kid mit dem Ziegenbock, da finde ich auch sehr köstlich. Ja, auch wieder eine lustige Szene und achtet auch verstärkt auf den Hintergrund als auf Conan. Warum hat er das jetzt eigentlich gesagt? Mit dem Oktopus und so weiter. Ich glaube, das sollte nochmal darauf anspielen, dass bei dem Luftschiff eben alles drin ist und bei so einem Essen eben mit allem. Ach so, also wieder so ein komisches Wortspiel. Ja, irgend so ein komischer japanischer Vergleich. Vielleicht versteht man es besser, wenn man das Japanische guckt. Wobei ich mir dann auch denken könnte, dass sie es im Booklet erwähnt hätten, wenn da irgendwas Wichtiges wäre. War vielleicht auch einfach nur so ein Vergleich. Finde ich übrigens lustig, wie die ganzen Japaner immer alle ihre Klapphandys haben, also die aufklappbaren. Wir haben ja mehr so die Smartphones jetzt hier und dann noch alle mit ihren aufklappbaren Handys. Also Heichis Handy kam mir ganz bekannt vor. Also das hat fast gleich ausgeschaut wie so ein LG-Handy, das wo auch immer solche Motive an der vorne drauf hat, so Lichteffekte. Also irgendwie hat es die Schleichwerbung ausgeschaut ein bisschen. Na, ich meine, Conan hat ja auch so seine Sponsoren und so. Also vielleicht machen die da schon so ein bisschen versteckt Werbung. Ist immer gut möglich. Na, ah, die Szene hier ist auch gut. Vor allem, warum da so ein Gerüst rumsteht. Also, ich verstehe es nicht. Ist wahrscheinlich nur für den Film. Und Eine Kulisse für den Film. dass Kaido Kid dahinter kommt, was Conan denn überhaupt will. Denkt eben nicht wie ein Detektiv, sondern wie ein Dieb. Genau, ja. Noch ein Helikopter. Helikopterüberfluss. Lustig finde ich auch, wie Shinichi hier wieder mit seiner Schuluniform rumläuft. Tja, und woher Kaito Kid die Sachen hat, so da auf dieser Insel, da wo sie war. Ja. Satou merkt natürlich gleich wieder, was er vorhat, aber hält ihn nicht auf. Das ist auch eine tolle Szene, wie sie gleichzeitig die aus dem Fenster halten. Ja, also hier den Mittelteil vom Film fand ich, wie gesagt, sehr gelungen. Die ganzen Szenen, Und das hier auch Essen auch wieder lustig. wie Kaido Kid hier seine Shinichis Kleidung abgeworfen hat wieder. Das fand ich auch ein bisschen komisch. Mitten in der Luft. Also. Er hat immer irgendwie zu viel Ersatzkleidung dabei. Der muss ja fürchterlich schwitzen, wenn er das alles schon anhat, da drunter. Ja, hier deine lustige Szene. Obwohl das doch ein bisschen übertrieben ist, finde ich. Naja, es soll in den Filmen immer so sein, dass man schön viel Action hat. Und dass die Schüsse immer genau drumrum gehen um die Tür. Ja, das passiert ja später auch noch. Ja, das ist genau mein größter Kritikpunkt an dem Film, diese Übertriebenheit mit dem Schießen, also, dass es alles daneben geht. Das hat mich schon genervt. Wir haben ja vielleicht so zwei, drei Schüsse so streifen lassen können oder so ein bisschen. Ja. Wäre schon realistischer. Ja, genau. Ja, bis jetzt noch mal die Szene da aus der Einleitung, die dann doch jetzt wichtig ist. Hier sieht man auch mal Kaido Kids wahre Identität. Und Kaito Kid liegt da sehr entspannt rum. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen zu entspannt. Ich könnte mir als Kaido Kid gut vorstellen, dass Conan ihn jetzt hier noch gefangen nehmen könnte oder so. Also, obwohl er ihm geholfen hat. Na, da war doch, glaube ich, schon mal was irgendwie im Manga oder im Film, wo Conan ihm geholfen hat und wo Kaito Kid ihm geholfen hat und wofür er ihn denn verschont hat, also Conan ihn. Ja, mit dem eisernen Dachs, wo er Jirokishis Lupin rausgeholt hat. Ah ja, genau, das meinte ich. Conan geht natürlich gleich wieder mal auf Bombensuche. Finde ich übrigens auch ein bisschen komisch, dass die Organisation gar nicht gemerkt hat, dass da jemand aufs Schiff gekommen sein könnte. Ich meine, der Typ, der da auf Sato und Takagi geschossen hat, der könnte es ja wenigstens mal weitergegeben haben, sodass sie dann vielleicht schlussfolgern könnten, dass da jemand auf dem Schiff noch wäre. Ja, ich weiß ja auch nicht. Erinnert mich ein bisschen an das mögliche Szenario eines Super-GAUs in Japan. Ganze Stadt evakuieren, statt Tokio jetzt eben Osaka. Ja, stimmt, hat schon Ähnlichkeit. Das wäre übrigens ein super Geschäftsmodell für die Deutsche Bahn, muss ich sagen. Das stimmt auch wieder. Sollen die vielleicht mal in Erwähnung ziehen? Dann am besten auf das Luftschiff auch noch so Werbung für die Bahn rauf. Auch so eine Art Running Gag, dass Conan immer frühzeitig auflegt. Das ist auch wieder ein bisschen gewagt von Conan, sich da so runterzulassen. Ja, ist aber andererseits auch schön, dass die Filmproduzenten da diese Schnüre auch mal benutzen lassen. Und wie Kaido Kids Umhang hier im Wind fliegt. Wie schnell fliegt eigentlich so ein Luftschiff? Fliegt man darauf nicht weg, wenn man da steht? Tja, ich glaube, so schnell ist es gar nicht mal. Also auf jeden Fall langsamer als der Helikopter, der 200 wohl geflogen ist. Also es wird wahrscheinlich nicht mal 100 fliegen, nehme ich an. Das erinnert mich jetzt wieder ein bisschen an diesen einen Film, ich weiß gar nicht mehr, welcher das war, wo es die Verfolgungsjagd gab mit den Motorrädern. Im siebten gab es einen auf jeden Fall. Die wird es wohl Da fand gewesen ich sein. Gab's ja, gab ja den nicht so viele. 3D-Effekt scheiße. Aber ich glaube, im dritten war auch was mit Motorrädern. Ich Ja, weiß es nicht mehr da genau. dann. Da wollten sie ja Kid verfolgen mit dem Motorrad, aber das hat er nicht so ganz hinkommen. Warum auch immer sie auf einmal aufsteht, verstehe ich nicht. Ja, sie wollte sich wahrscheinlich einfach nur stellen, also dass sie infiziert ist. Aber dass sie dabei so komisch guckt, naja, gut. Ach so, vielleicht keine anderen mehr anstecken, das kann natürlich sein. Ja. Naja, sie sieht eben ihrem Schicksal in die Augen. Kann man so praktisch sagen. Fand ich auch ein bisschen übertrieben, wie der da angelaufen kommt. Na, das sah schon irgendwie lustig aus, fand ich. Und hier braucht man natürlich wieder Fachwissen, wenn man irgendwas aus den schwarzen Fingernägeln schließen kann. Da war ich erst ein bisschen irritiert, weil der so den Türgriff ins Zentrum gestellt hat. Dachte ich, da wäre irgendwas am Türgriff dran, aber... Natürlich auch ein guter Spruch, der Buddha kann sich nicht mit Bakterien infizieren. Das ist eine echt coole Aktion von Conan. Da merkt man schon, dass Conan irgendwas daraus schlussfolgern kann. Und wir jetzt alle schön einzeln dahin gehen, um sich von Conan aufschalten zu lassen. Obwohl das beim zweiten auch ein bisschen komisch ist, mit dem hier, wo der einfach da rangreift, nach oben gezogen wird. Na stimmt, hatte ich mich auch gewundert, dass er da einfach so reingreift. Ach, das ist ein Hosenträger. Ah, jetzt fällt's mir auf. Da merkt man schon mal wieder, dass die Organisation eigentlich nicht so professionell agiert, sondern eigentlich nur der Anführer auch immer so getan hat. Naja, er ist sozusagen der Gin und die anderen sind alle Wodkas. Das trifft's gut. Ganz ehrlich, hier finde ich es cool, wenn Conan mit seinen Stimmen-Transposer irgendwelche Befehle abgegeben hätte, also mit seiner komischen Krawatte da. Die er ja immer noch nicht umhat. Ja, stimmt. Ja, und die Szene hier regt mich wieder Aber das auf. mit dem Funkgerät, das hätte quasi voll die gute Möglichkeit ergeben, aber schade. Ja, Ja, also das mit jetzt der, wieder. die Szene regt mich auch auf. Das ist so unrealistisch. Einerseits wurde nicht getroffen und dann macht er so einen komischen Stunt da noch mit seinem Skateboard. Aber das hier ist wieder gut animiert mit der Sicht. Ich vergaß überhaupt vorhin zu gucken, ob der auf diesem Holzkasten da, wo er da mit Kaido Kid war, ob er da eine andere Kleidung anhatte. Denn auf einmal muss er ja seine Krawatte irgendwo herbekommen haben. Oder seine Fliege. Werde ich nochmal recherchieren. Da hat Agatha wieder was zu tun. Ja, und auch schön, dass das Skateboard immer so oft in Anime-Originalen und Filmen vorkommt. Ich glaube, im Manga kam es nur dreimal oder so vor, also sehr, sehr selten. Naja, ich glaube, in Anime-Originalen setzen sie auch mehr auf Action und da ist das Skateboard natürlich erste Wahl dann. Ja, klar. Ach ja, aber übrigens gerade eben auch das mit der, wo die Musik erneut abgebrochen wurde mittendrin, habe ich im Eifer des Gefechts vergessen hier zu erwähnen. Finde ich übrigens wie immer sehr gelungen, wie die Szenen hier unterlegt werden von der Musik. Conan-typisch und ja, perfekt einfach. Und hier ist mal wieder ein blöder Bösewicht, der zu viel redet und nicht handelt. Ich meine, wenn er Conan getötet hätte, dann hätten er ja auch die ganzen anderen Geiseln abgeschreckt. Finde ich auch ein bisschen komisch, wie jetzt hier alle mit den ganzen Gerätschaften für Kaido Kid ausgeschaltet werden. Also. Kaido Kids Reaktion. Die beste überhaupt. Und jetzt kommt die Slow Motion oder das Ja, Ganze genau. nochmal, da jetzt das daneben geht, alles. Oh. Noch nicht mal sein Umhang, wenn man mal darauf achtet. Ah, doch einmal. Ganz knapp, rechts im Bildrand was zu sehen. Und Conan wird Das auch nicht hier, getroffen. das zerstört für mich sowas von die Atmosphäre, also. Und Conan Ah, trifft doch. natürlich haargenau. Connor wurde aber auch einmal ganz knapp getroffen. Aber natürlich viel zu wenig, wenn man mal sieht, wie viele Schüsse da abgegeben wurden. Und dass er hier so schnell aufgibt. Achtung, hier haben wir das zweite Pflaster. Jetzt kommt über das Einsatz. Lupin, los! Ich dachte ja, der wäre nur wie Casual irgendwie so dabei da, weil Quirrocchi dabei ist. Naja, war ja mehr oder weniger auch. Dass das Detektivabzeichen da ausgerechnet da so rausfällt und daneben liegt. Also, einiges ist hier im Film doch ein bisschen inszeniert, aber nichtsdestotrotz ein guter Film. Auch von Kase übrigens gut umgesetzt hier mit den Anrufprotokollen und so weiter, dass das alles darunter steht. Ja, stimmt, also hat sich vieles positiv entwickelt. Früher gab es ja diese grauen Boxen mit englischer Schrift drin. Und jetzt gibt es sogar deutsche Titel, die im Film sind, wie jetzt in der Polizei Nara. Und auch, dass der Titel, wie gesagt, auch jetzt auf Deutsch ist in der Einführungssequenz. Wobei ich bei den Charakteren das besser finde, wenn da auch die, fände, wenn da auch die grauen Boxen noch da geblieben wären, weil da konnte man es teilweise doch nicht sehr schlecht sehen mit den ganzen Hintergründen damals. Ich dachte mir auch das erste Mal, dass sie hier die Buddha-Statue jetzt tatsächlich noch in Sicherheit bringen wollten. Ja, und an Heijis Stelle wäre ich da eigentlich nicht so einfach hingegangen mit Kasua und dem kleinen Jungen. Ich meine, die hätten ja bewaffnet sein können und so. Sind sie ja, glaube ich, auch oder nicht? Oder sind das nur Fake-Pistolen, die die da haben? Weiß nicht, also vielleicht haben die ja nur so ihre Verkleidung und da ist nichts drin. Stimmen hierfür sind übrigens auch wieder gut gewählt. Klingen so ein bisschen rau, ebenso typisch. Typisch für einen Täter praktisch. Ja, bei Conan können sie sich schon ein bisschen teurere Synchronisation leisten, weil die Auflagen da ziemlich hoch sind. Conan ist immer noch ein gutes Geschäft. Und haben ja auch Geld durch die RTL 2-Ausstrahlung reinbekommen, denke ich mal. Naja, sicherlich. Und der Kommissar aus Nara, der ist, glaube ich, auch das einzige Mal jetzt hier aufgetreten. Oder haben wir den vorher schon mal irgendwo gesehen? Also ich habe den, glaube ich, noch nie gesehen. Ich auch Also nicht. meines Wissens auch, Ich auch nicht, ne. okay, dann Aber er steht's ja sieht auf praktisch jeden Fall, fest. er sieht lustig aus, muss ich sagen, im Gesicht. Ja, wieder so ein lustiger Aspekt hier aus dem Film. Diesmal leider kein schlafender Kogoro. Hätte aber auch, glaub ich, schlecht gepasst hier. Nur allgemein ist Kogoro hier ja kaum in dem Film zur Geltung gekommen. Dafür aber wieder im nächsten Film. Da soll er ja sogar den Täter entlarven. Ja, stimmt, das macht ja schon mal Vorfreude. Auf den nächsten Kommentar von uns natürlich. Das auch, ja. Die Musik hier unterstreicht natürlich wieder alles perfekt, muss ich ja nochmal erwähnen. Es ist natürlich jetzt hier ernüchternd, wenn man den ganzen Film schon gesehen hat und sich auf einmal, wenn dann auf einmal herausgefunden wird, dass das gar keine echten Bakterien waren. Ja, ich meine, es ist ja immer so, wenn man einen Film ein zweites Mal guckt, vor allem Detektivfilme, und man schon weiß, wer der Täter ist, ist natürlich die Spannung dann beim zweiten Mal weg. Aber man achtet dann immer ein bisschen mehr darauf, was denn jetzt genau passiert und wie es dazu kommt, dass das so endet dann am Ende. Ja, stimmt, also man bekommt dann schon noch ein paar Details mit. Und Und hat jetzt. natürlich die Charaktere dann anders im Blick. Und natürlich auch beim dritten Mal sieht man noch ganz vieles Neues. Also ich auf jeden Fall mit dem Hosenträger zum Beispiel, das ist mir vorher gar nicht so aufgefallen. Und eben auch mit der Fliege, die er Conan nicht dabei hat, aber dann irgendwie doch. Wahrscheinlich in der Hosentasche hat er den. Die. Ich glaube, wenn Ran hier nicht gedacht hätte, dass Shinichi Kaito Kid ist, dann hätte sie hier wieder eine Verbindung gesehen zwischen Conan und Shinichi. So wie er auf einmal wegläuft. Ja, man wird merken, dass jetzt, obwohl die Täter eigentlich alle gefasst sind, der Film natürlich noch nicht vorbei ist, sind ja noch 20 Minuten. Ja. Conan ist auf was reingefallen. Unglaublich. Ja, vor allem die Szene mit Kogoro, da dachte man ja wahrscheinlich, das ist so eher nebensächlich. Also hat man wahrscheinlich nicht so darauf geachtet beim ersten Mal schauen. Ist mir auch nicht aufgefallen, deswegen habe ich jetzt auch diesmal noch extra darauf hingewiesen. Ist aber auch eher ein kleines Detail, dass man das hier zur Lösung des Falls beiträgt. Oberboss. Schönes Wort. Oh, so ein Hyper-Superlativ. Das finde ich voll aufgesetzt jetzt, wie sich die Situation noch mal wendet. Ja, dass sie auf einmal alle praktisch da irgendwie mit drin verwickelt sind, das ist doch ein bisschen künstlich. Da ist sogar Conan verwundert. Na, er ist eindeutig ein besserer Schütze als die anderen. Das ist aber auch Absicht. Muss natürlich dramatisch sein, damit er dann am Ende, ja, die Rettung umso glücklicher ist oder scheint. Naja, klar. Finde ich hier auch irgendwie komisch, dass er zuerst mal den Polizisten so schnell spricht und dann sich noch explizit um den Jungen kümmert. Und dass so ein kleiner Junge von Nationalschätzen weiß, also. Er wohnt doch da, oder? Also er ist doch da hingezogen in den Ort. Deswegen kennt er wahrscheinlich den Tempel und so die Straßen. Ja, aber man weiß ja nicht, dass die Buddha-Statue Nationalschätze sind und was weiß ich was. Naja, als Japaner wahrscheinlich vielleicht doch. Also für uns ist es jetzt natürlich wahrscheinlich unverständlich, aber. Aber als kleines Kind ist doch ein bisschen, ich denke mal, da beschäftigt man sich doch nicht mit sowas. Tja, na, auf jeden Fall ist er allgemein ja sehr aufgeweckt. Das stimmt Ja, auch du musst doch wieder. mal sehen, für welche Zielgruppe Conan gemacht ist. Das ist natürlich für Kinder von, weiß ich nicht, fängt wahrscheinlich ab 8 Jahre an, die Zielgruppe. Und deswegen müssen natürlich die kleinen Kinder sich nicht alle zu dumm anstellen, die Gender. Und weil, damit sich die Zielgruppe ein bisschen mit den Charakteren identifiziert. Na klar, wobei mich jetzt nochmal interessieren würde, ob der Film hier in Japan auch ab 12 war. Also wahrscheinlich. Könnte man noch mal recherchieren. Genauso wie das mit der Fliege. Naja, unser Jugendschutzgesetz hier ist ja ziemlich, also das gibt's nicht so oft woanders auch noch, dass du da irgendwie. Ich denke mal, dass da die Jüngeren auch schon reinkommen in solche Filme. Weil sonst wäre die Zielgruppe verfehlt, wenn dann schon nur die ab 12 ins Kino könnten. Wahrscheinlich. Naja, so extrem ist es hier auch nicht. Da fand ich das im 13. Film doch schon ein bisschen extremer mit der Organisation, die dann den ganzen Turm zerstört hat praktisch. Na, stimmt, und wo Conan der Irish als Schutzschild benutzt, also es war schon bisschen stärker als hier jetzt. Deswegen hat RTL 2 bei der Ausstrahlung hier auch da am meisten geschnitten. Ich denke mal, hier gäbe es nicht so viele Szenen, wo man da irgendwas rausnehmen müsste. Andererseits bei RTL 2 weiß man nie und hier kommt ja auch schon ein bisschen Blut und so vor. Und andererseits können die allein schon aus dem Grund kürzen, dass es mit der Sendezeit irgendwie nicht hinkommt. Also, dass der Film irgendwie so komisch ist mit 100, weiß ich nicht, Minuten, dass es nicht passt irgendwie, wenn man den aufteilt. Dass die dann noch mal extrem kürzen müssten. Dass hier wie Conan hier so am Boden zerstört ist, erinnert mich irgendwie an Film 6. Und dann jetzt mit dem Tunnel und so weiter. Aber das geht dann ja doch anders aus. Und wie knapp das Luftschiff da auch drunter durchfährt in seinem Autopilotmodus, also ist ja schon fast zu perfekt. Und wie knapp davor er sich da noch bückt, um dann nicht getroffen zu werden. Das war auch risikoreich. Na, ja, irgendwie Augen hinten im Kopf wahrscheinlich. Und wie die sich am Tisch festhalten. Dumm, Wie dumm, Colin dumm. zweimal wieder so voll aufgeblasen wird, das kam ja, glaube ich, sonst nur beim ersten Mal vor, als der Ball eingeführt wurde, oder? Ach ja, da im Auto mit der Organisation oder wo war das? Genau, da waren noch irgendwie diese Juwelenräuber oder so da im Auto und da hat Ja. er den Ball aufgeblasen gehabt. Ach ja, der Wal. Auch wieder so ein Running Gag. Finde ich immer interessant, wie so ein Luftschiff überhaupt fliegt. Beim Con-In-User-Treffen können wir ja das nächste Mal so ein Schiff organisieren, so ein Luftschiff. Python sponsert uns bestimmt einen Zeppelin, oder? Bestimmt. Ja. Morgen, das heißt in der Magic File. Schon wieder ein Running Gag. Hier fand ich das ein bisschen komisch, wie Nakamori gesprochen hat. Eigentlich die einzige schlechte Szene. Wie der Hund auch gefesselt ist. Gibt's ja Aber gar ich glaube, nicht. Lupin wurde nicht nochmal synchronisiert, oder? Der hat die japanische Stimme wahrscheinlich behalten, der Hund. Das ist eine gute Frage. Müsste man mal vergleichen, aber ich glaube, der hat die tatsächlich behalten, also es wäre sonst zu viel Aufwand auch. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Es sei denn, die Hunde geben in Japan andere Laute von sich. Ein sehr entspannter Raub. Da war das dritte Mal. Scheiße. Oder Scheißkerl. Ah, jetzt habe ich gar nicht mitgezählt. Drei, okay. War ja eigentlich auch die Szene, über die sich die meisten Fans aufgeregt haben. Mit dem Scheißkerl. Hätten wir vielleicht auch auf Mistkerl oder sowas ausweichen können. Aber ist natürlich jetzt extremer, wenn die das mit Scheißkerl machen. Oh, stimmt, das wäre jetzt vielleicht auch wieder was, was RTL 2 rausschneiden könnte, wenn die es überhaupt mal ausstrahlen sollten in Film. Oder umsynchronisieren. Obwohl es, glaube ich, zu viel Ja, Aufwand wäre. ich glaube, die Mühe Die machen die sich schneiden den nicht. Scheiß raus und dann du, Kerl. Oder du Piepkerl. Ach ja, das Abendessen. Und was kommt da noch passend dazu? Er Ach, grinst die schon so. Premiere zum Filmschluss mal ausnahmsweise. Obwohl ich mich hier gewundert habe, dass im Booklet ja irgendwas ganz anderes beschrieben wurde. Oder irre ich da? Das Quiz ist Also ja ganz anderes. ich finde es aber auch ganz gut, das ist in der deutschen Fassung, man kann es ja auch auf Japanisch gucken, aber dass es in der deutschen Fassung dann auch angepasst ist, das Rätsel, also dass man es auch auf Deutsch versteht sozusagen. Aber das ist ja ein ganz anderes Rätsel und viel simpler. Naja, ich meine, Es ging ja hier ich um denke. Zappeln und Zeppelin. Und beim anderen, da war irgendwie mit. Was war denn das noch, was im Booklet stand? Weiß es jetzt gar nicht mehr. Aber es ist, denke ich, auch einfacher, das einzudeutschen, weil einerseits kann man es ja auf Japanisch gucken und andererseits, ja, müsste man wahrscheinlich sonst so viel erklären, wenn man es im Original belässt und hätte vielleicht auch gar nicht den Platz, das unterzubringen, das Rätsel. Aber in früheren Filmen haben die es ja immer gemacht mit den ganzen Rätseln. Naja, also wahrscheinlich gibt es auch oft nicht die Möglichkeit, das einzudeutschen. Also es ist schon schwierig, kann ich mir vorstellen. Genau, da war noch was. Ach ja. Tja, einen guten Geschmack hat Kaito Kid nicht. Würde sagen, den gleichen wie Shinichi. Ja, sind sicher auch sehr ähnlich. Aber es ist jetzt auch ein sehr schöner Cliffhanger zum Ending. Also man möchte das Ending dann zu Ende gucken, um zu gucken, wie es weitergeht. Obwohl man das natürlich praktisch schon weiß. Ja, klar. Also die machen ja im Film nie was, was die Manga-Handlung irgendwie durcheinander bringt. Außer eben das mit Kaido Kids Identität. Also, das, nee, mit, eigentlich mit Shinichis Identität, dass er herausfindet, wer Conan ist. Ja, stimmt, das ist ja im Manga nicht klar. Und auch sehr schön hier finde ich das Lied von Garnet Co. Das Ending-Lied. Ja, finde ich auch super. Obwohl ich hier als Deutscher, der nicht der japanischen Sprache so sehr mächtig ist, es immer ein bisschen schade finde, dass die Untertitel da ein bisschen spät eingeblendet werden, dass man da nicht mehr so wirklich mitkommen kann. Und man hätte auch eigentlich die deutsche Übersetzung hier noch dazu machen können, weil hier steht jetzt nur das Japanische. Und um die deutsche Übersetzung, ich habe es jetzt nicht getestet, reinmachen zu können, muss man wahrscheinlich das auf Japanisch gucken, nicht? Mit deutschen Untertiteln. War zumindest bei den letzten Filmen so, da habe ich es mal probiert. Wenn ich mal eben dazwischen funken darf, hier sieht man auch noch das Zeppelin, das dann als Werbung benutzt wurde im realen Tokio oder Osaka oder was es dann ist. Ich finde auch immer cool, dass die die Schauplätze also nach echten Sachen ausrichten. Das ist auch im Manga so gut. Die Arbeit von Gosho Aoyama ist da echt immer gut. Also die lehnen das immer an echte Sachen an und so. Perfekt praktisch. Er hat auch extra, deswegen ist auch extra nach London geflogen, um den Fall da möglichst nah am Original zu gestalten. Also. Und das Reh da. War das überhaupt ein Reh? Ich glaube schon. Ich glaube ja. Es ist ja im realen Film nur ganz kurz aufgetaucht. Nicht im realen Film, im Film nur ganz kurz aufgetaucht. Beziehungsweise die Herde oder. Der Schwarm oder was immer man dazu sagt. Wahrscheinlich Herde, ich weiß es jetzt auch nicht genau. Die Soundeffekt-Editors haben den gleichen Nachnamen, haha. Ist mir gerade so Stimmt. aufgefallen. Der Music Composer hier noch ganz am Ende. Extra erwähnt. Ganz lange. Nein. Und natürlich die von Garnet Crow. Ah, das hier war wahrscheinlich die Brücke, wo die fast hängen geblieben sind. Das fliegt jetzt auch Boah, noch die was sah extra unten durch. schon gigantisch aus, die Brücke. Der Sonnenuntergang hier oder Aufgang. Ja, die Musik wieder. Merkt man gleich schon. Ah, hier wurde übrigens auch nochmal unterbrochen mit der Musik. Haben wir also insgesamt dreimal, wenn ich mich nicht verzählt habe. Schweinehund. Oha. Das ist hier jetzt wieder praktisch der typische Kaito-Kit, würde ich sagen. Na, genau, zum Ende noch mal schön amüsant alles. Und sein Grinsen. Sonokos bewundern noch mal. Ich glaube, da wird es Honoko trotzdem sagen, dass er toll ist. Ob Conan das in der Tat nicht weiß? Stellt sich hier doch schon ein bisschen blöd. Oder sein Denkvermögen wurde beeinträchtigt, als er da sich am Kopf gestoßen hat. Wo hat er eigentlich diesen Tja. Verband her? Was hat er da gemacht? Na, wurde doch am Kopf getroffen da, von dem einen Typen, der Ach Anführer. ja, ah, stimmt. So, das war's. Bis zum nächsten Film. Ja, genau, damit ist der Film auch schon wieder vorbei. Und ja, ihr könnt den Film natürlich noch so oft ihr wollt angucken und dann auch so oft ihr wollt auch den Kommentar dazu anhören. Und ja, da würde ich einfach mal sagen, tschüss und bis zum nächsten Jahr dann, wenn der Film dann wieder da kommen sollte. Ja, tschüss, bis auf den 15 dann.